Streit zwischen Geschwistern erscheint mir normal. Ich habe meinem eigenen Bruder schlimm zugesetzt, wenn er nicht bereit war, mit mir Winnetou und Nchochi zu spielen und es vorzog, sich in seine Hälfte unseres Zimmers zu verkriechen und ein Geschichtsbuch nach dem anderen zu verschlingen. Er wurde, was niemand verwunderte, promovierter Historiker. Ich aber wollte einen Indianer oder wenigstens einen Westernhelden zum Bruder. Er lümmelte in seinem Sessel und ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Er bemerkte nicht einmal, dass ich als Squaw verkleidet vor ihm stand, bettelte und schrie. Vor Zorn ging ich einmal in die Küche, holte eine leere gläserne Milchflasche und warf sie ihm an den Kopf. Ich war 6, mein Bruder 9 Jahre alt. In 0,0 war sein Gesicht blutüberströmt. Meine Mutter kam angerannt und presste Tücher auf die Platzwunde. Mein Vater telefonierte mit unserem Hausarzt. Eine Viertelstunde später klingelte er an der Wohnungstür. Ich verkroch mich in meine Zimmerecke und fühlte mich so schuldig wie nie zuvor und kaum je danach. Die Wunde musste in der 13 Kilometer entfernten Klinik genäht werden. Um das Ausmaß meines Verbrechens zu begreifen, wurde ich vergattert, mitzufahren. Mein Vater saß stumm am Steuer unseres Volkswagens, ich versank im Beifahrersitz. Auf der Rückbank bettete meine Mutter den Kopf des Attentatopfers in ihrem Schoß. »Einen Zentimeter tiefer und er wäre blind«, sagte sie mit zitternder Stimme. Ich hörte, wie sie hinter mir nach Luft rang. »Oder tot«, schrie sie japsend. »Umgebracht im eigenen Zimmer von der eigenen Schwester!« Mein Vater räusperte sich. »Das wäre vielleicht doch übertrieben«, murmelte er, was meine Mutter noch mehr aufbrachte. »Sie hat auf die Schläfe gezielt. Wenn man jemanden ermorden will, zielt man auf die Schläfe.« Ich schielte zu meinem Vater hinüber. Er schüttelte leicht den Kopf. »Ich solle«, gab er mir damit zu verstehen, »jetzt bloß den Mund halten. Die Erörterung von Mordtechniken würde uns sonst bis in die Klinik begleiten.« Das tat sie auch so. Der Fall des kleinen Patienten, der durch eine Gewalttat seiner noch kleineren Schwester zu Schaden gekommen war, löste schon am Anmeldeschalter der Klinik blankes Entsetzen aus. »Mit einer Glasflasche?«, fragte die Frau am Empfang entgeistert. »Sie hat ihn mit einer Glasflasche geschlagen?« Der Arzt, der eine Stunde später die Wunde nähte, sah voller Verachtung auf mich hinunter. »In ein paar Jahren«, sagte sein Blick, »können die armen Eltern ihre offenkundig kriminell veranlagte Tochter in einer Haftanstalt besuchen.« Nur mein Bruder regte sich nicht auf. Als wir endlich wieder zu Hause waren, beschwor er meine Eltern, die sich nicht einigen konnten, welche Strafen für mich angemessen seien, von solchen um Himmels Willen abzusehen. »Es handelt sich hier nicht um ein historisches Drama«, sagte er in seiner etwas altklugen Art. »Die Milchflasche habe eben eine ungünstige Flugbahn genommen und sei versehentlich an seiner Stirn gelandet. Er wollte einfach nur in seinen Sessel zurückkehren und mit dem Verband um den Kopf ungestört weiterlesen. Anders als ich hat er auch keinerlei Erinnerung an das schauderhafte Ereignis.« Aus den Erzählungen von Rosas und Martels Streitereien hörte ich etwas unnormal Grausames heraus. Die eine zerschnitt absichtlich das Kleid der Puppe, die der anderen gehörte. Diese rächte sich, indem sie der Täterin ein ganzes Haarbüschel vom Kopf riss. Bärbel wurde in die Kämpfe ihrer Schwester nicht verwickelt, aber häufig von meiner Großmutter als neutrale Zeugin befragt. Mein Großvater gab ohnehin Martel die Schuld. Wenn sie wieder einmal verhauen worden war, konnte Rösche es nicht lassen, vor den Nachbarskindern auf den roten Abdruck einer Ohrfeige im Gesicht der kleinen Schwester zu deuten. Die Tatsache, dass mein Großvater seine jüngste Tochter züchtigte, wurde von der Familie im Rückblick wie der Wasserschaden bedauert, der beim Löschen eines Feuers entstanden ist, als unvermeidliche Konsequenz des Aufruhrs, den Martel mit ihren Trotzanfällen und ihrem Ungehorsam ins Haus brachte. Nie sahen Bärbel oder Rösche, sie schon gar nicht, die erhobene Hand des Vaters drohend auf sich zukommen, nur Martel. Nur auf der Jüngsten entlud sich der Jähzorn des Vaters, der wohl insgeheim nie aufhörte, in ihr einen Jungen zu sehen, wenn auch einen Missratenen. Selbst in der damaligen Zeit, als das gesetzliche Verbot elterlicher Züchtigung noch 7 Jahrzehnte auf sich warten ließ, dürfte ein Vater, der eine Tochter prügelt, eher eine Ausnahme gewesen sein. Zu Martels körperlicher Pein muss die Demütigung gekommen sein, als Mädchen verdroschen zu werden, wie in den Familien rundherum nur die Buben. Je aufsässiger sie sich benahm, desto sicherer konnte sie sein, vom Vater beachtet zu werden, wenn auch auf die schlimmstmögliche Weise. Vom heftigsten Gewaltausbruch meines Großvaters habe ich lange nur in Andeutungen gehört. Er wurde als »de schlimm Tach« oder »de schlimm Sach« umschrieben. Ich wusste nur, dass er sich am Tag von Bärbels Kommunion auf dem Weg zur Kirche ereignet hatte. Das Haus meiner Großeltern lag am Rand von zwei Brücken auf einer Anhöhe. Es war eines der ersten Wohnhäuser, die in der Zwischenkriegszeit auf dem Hang erbaut worden waren. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg, als Mietshäuser und Bungalows aus dem Boden schossen, verlor er den Charakter lose besiedelter Landschaft. Entlang der steilen Straße, die nach unten in die Innenstadt, nach oben zu den nächsten Dörfern und ab den 70er Jahren zu einer Autobahnauffahrt führte, eröffneten eine Metzgerei, ein Bäcker, ein kleiner Supermarkt und ein Damenfriseur, dessen Inhaber mir in den Sommerferien einmal die Haare entsetzlich verschnitt. Oft ging ich mit meiner Tante die Straße hinunter, um mit ihr Einkäufe zu erledigen oder in der kleinen Fußgängerzone der Innenstadt zu bummeln. Wenn wir an der Stelle vorbeikamen, die ich für den Schauplatz des Vorfalls hielt, lauerte ich auf einen unwillkürlichen Reflex im Verhalten meiner Tante, ein Stöhnen oder eine Kopfbewegung. Aber sie ließ sich nie etwas anmerken. Und als sie mir die Geschichte schließlich erzählte, war sie schon alt und längst nicht mehr in der Lage, den Hügel hinunter und wieder hinaufzulaufen. Wir saßen nebeneinander auf ihrem Wohnzimmersofa und beugten uns über ein Kreuzworträtsel. Tante Martel war mir beim Ausfüllen der Buchstabenkästchen haushoch überlegen. Sie kannte jeden Fluss, jede Hauptstadt, jeden Nobelpreisträger. »Ich brauch kein Lexikon und kein Atlas«, sagte sie stolz und tippte sich an die Stirn. »Das ist all noch in meinem Kopf. Ich hab nix vergesse.« Mit ihrem guten Gedächtnis, setzte ich vorsichtig an, würde sie sich doch bestimmt an Bärbels Kommunion erinnern. »Jo.« Ich fragte sie nicht direkt, was damals eigentlich geschehen war. Ich fragte nur, ob das Kleid, das sie bei Bärbels Kommunion trug, wirklich zitronengelb gewesen sei, um ihr den Eindruck zu vermitteln, den Hergang des Dramas schon zu kennen, vielleicht durch meine Mutter. Sie hatte Martels gelbes Kleid tatsächlich einmal erwähnt, mehr nicht. »Ursi«, sagte meine Tante und fasste meinen Unterarm. »Das war kein guter Tag.« Sie wusste noch fast jedes Detail, und was sie nicht erzählte, konnte ich mir dazu denken. Zu fünft verließ die Familie in Festtagskleidung am Morgen das Haus. Das Kommunionkind ging an der Hand der Mutter, Rösche an der des Vaters. Martel stapfte den zwei Paaren hinterher. Diese Choreografie, in der Martel den Außenseiterposten bezog, dürfte keine Ausnahme, eher die Regel gewesen sein. Alle paar Meter drehte sich die Mutter zu Martel um. In ihrer missmutigen Miene sah sie ein Gewitter aufziehen. Immer hatte sie ein Auge auf die Tochter, die ihren Mann so störte. Sie schützte Martel durch ein stillschweigendes Bündnis, mehr nicht. Eine Ehe, in der die Frau dem Mann nicht nur die Verwaltung der Finanzen und das Fachsimpeln mit dem Schornsteinfeger abnimmt, sondern auch noch die Autorität in Erziehungsfragen, war für meine Großmutter unvorstellbar. Sie fiel ihm nicht in den Arm, wenn er Martel schlug. Sie versuchte ihn höchstens zu ermahnen. »Werner, jetzt hörsche auf. Du schlägst das Kind noch tot.« Sie gingen den Hügel hinunter und plötzlich war es soweit. Mit wildem Kreischen warf sich Martel in das hochgewachsene Gras neben dem Gehweg. Sofort war die Mutter bei ihr, um sie hochzuziehen und auf den Weg zurück zu befördern, aber sie kam gegen Martels Gezappel nicht an. Ihr Vater zögerte nicht. Er riss den Ledergürtel aus dem Bund seiner schwarzen Anzughose, schlang ihn zu einer kurzen Rute und schlug mit weiten Armschwüngen auf Martel ein. Sie wand sich vor Schmerz, aber sie wälzte sich nicht weg, um den Peitschenhieben zu entkommen. Sie klammerte sich stattdessen mit beiden Händen am Bein meines Großvaters fest, bohrte ihre Finger in seine Wade, was ihn wohl vollends vergessen ließ, dass sie hier ein Kind malträtierte und nicht mit einem übermächtigen Drachen rang. Martel ließ einfach nicht locker. Sie hing am Vater fest. Als er endlich zur Besinnung kam und ihr mit dem herabhängenden Gürtel in der Hand den Rücken zukehrte, ließ sie sich immer weiter von seinem Bein mitschleifen. »Warum?« »Da fragst du mich zu viel, Ursi. Ich weiß es nicht.« Sie schloss das Kreuzworträtselheft, griff zur Fernbedienung des Fernsehers und sagte, als auf dem Bildschirm schon der Küchenchef ihrer Lieblingskochsendung in langer weißer Schürze erschien und das Vorführmenü der kommenden 60 Minuten ankündigte, »Ich weiß es nicht. Ich wollte ja gar nicht fort.« Rösche hielt sich mit spitzen Kommentaren ausnahmsweise zurück. Bärbel weinte aus allen Schleusen. Sie sah ihren Festtag in einer Katastrophe münden und schrie unentwegt: »Weg, weg, weg!« Vielleicht wollte sie damit die Familie zum Weitergehen bewegen, um ja nicht den Einzug der Kommunionkinder durch den Mittelgang der Kirche zu verpassen. Vielleicht wollte sie dazu aufrufen, Martel, den ewigen Störenfried, zu vertreiben. Auch die Mutter, die sonst still litt, wenn ihr Mann Martel schlug, war der Ansicht, diesmal hätte sie es verdient. Als Martel endlich ihre Hände von den Beinen des Vaters löste und sich, immer noch kreischend und heulend, auf den Rücken drehte, waren auf ihrem gelben, neu geschneiderten Kleid die Schleifspuren zu sehen, die das Gras in den Stoff gedrückt hatte. Grüne Flecken vom Halsausschnitt bis zum Saum, die sich nie wieder herauswaschen ließen. Das Kleid war ein für allemal verdorben. Und diese mutwillige Zerstörung betrachtete die Mutter als Anschlag auf ihr Heiligstes, die sparsame Führung des Haushalts. Der Vater setzte mit zweien seiner Töchter den Weg zur Kirche fort, die Mutter ging mit Martel zum Haus zurück, um ihr ein anderes Kleid anzuziehen. Als sie in der Kirche ankamen, näherte sich die Kommunionsmesse bereits dem Ende. Hitlers Machtantritt kam dem beruflichen Aufstieg meines Großvaters zugute. Zunächst machte er Karriere in dem Gefängnis von Zweibrücken, in dem er bis dahin einfacher Wärter gewesen war. Auf das Leben der Familie wirkten sich diese Beförderungen nur insofern aus, als er jetzt etwas mehr verdiente. Sein nächster Schritt veränderte hingegen das gesamte Lebensgefüge. Im Jahr 1937 wurde ihm der Posten des Gefängnisdirektors von Kaiserslautern angeboten. Die Familie durfte sich nun der bürgerlichen Beamtenschicht zurechnen. Nun musste sie dafür ihre Heimatstadt und das Haus verlassen und fast ihr gesamtes Mobiliar im Keller einlagern. Der Umzug fiel vor allem meiner Großmutter schwer. Sie hing an jedem Quadratmeter des Hauses, dessen finanziell mühsamer Kauf nur ihrem geschickten Umgang mit Geld zu verdanken war. Es an Fremde zu vermieten, kostete sie Überwindung. Sie hing am Garten, der damals noch die Größe zweier Felder besaß und den sie bewirtschaftete wie ihr ureigenstes Reich. Am neuen Wohnsitz gab es keinen Garten. Die Dienstwohnung des Gefängnisdirektors bot Komfort, mit dem sich der des Hauses nicht messen konnte. Sie hatte eine Zentralheizung, zwei Badezimmer statt einem, eigene Zimmer für alle drei Töchter und sogar ein Zimmer für das Dienstmädchen, das der Direktorengattin zur Hand ging. Aber sie war, bei allen Vorzügen ihrer Ausstattung, ein Teil der Haftanstalt. Sie ließ sich nur durch die Gefängnispforte erreichen. Wenn meine Großmutter vom Einkaufen, Bärbel von der Arbeit, Rosa und Martel aus der Schule zurückkehrten, gingen sie am Wachpersonal vorbei durch die Pforte und bogen in einen seitlichen Flur ab, der zur Wohnungstür führte. Es fehlte den Zimmern nicht an Licht, sie hatten hohe Fenster, aber über deren gesamte Außenfläche zogen sich stählerne Gitter. Und es braucht nicht einmal Küchenpsychologie, um sich auszumalen, wie bedrückend das Leben an einem Ort, dessen Sinn in Bestrafung liegt, auf ein Kind wirken musste, das es gewohnt war, oft und hart bestraft zu werden. Martel war 12, als die Familie nach Kaiserslautern zog, Rösche 14 und Bärbel 16. Die Alltagswelten der Mädchen entfernten sich voneinander. Bärbel hatte noch in Zweibrücken am Mädchenlyzeum die mittlere Reife abgelegt und ein Jahr an einer Handelsschule verbracht, wo sie Buchhaltung und Maschineschreiben lernte. Sie trat in das Büro einer Versicherungsgesellschaft ein und kam erst zum Abendessen nach Hause. Für Rösche ging ein Traum in Erfüllung, der Besuch eines großstädtischen Mädchengymnasiums, an dem außer Französisch auch Latein und sämtliche naturwissenschaftlichen Fächer unterrichtet wurden. Anders als das Klischee es erwarten ließe, hatte die Natur nicht bei derjenigen Schwester, die als Schönheit galt, mit Intelligenz gespart und sie zum Ausgleich der Reizloseren überlassen. Rösche triumphierte in beidem. Sie war eine Einserschülerin in allen Fächern, außer in Turnen. Und sie erregte mit ihrem Charme, ihrer Unterhaltsamkeit und aparten Erscheinung überall Aufsehen. Sie genoss es, sich auf der Bühne der größeren Stadt zu bewegen. Die Erfüllung ihrer zwei anderen Träume schien zum Greifen nah, die Heirat mit einem Prinzen und ein Medizinstudium. Denn Rösche hatte es sich in den Kopf gesetzt, Ärztin zu werden. Ich kenne wenige Menschen, die so früh und so lodernd für einen Berufswunsch brannten wie meine Mutter. Sie hing ihm noch nach Jahrzehnten an, als hätte sie sich nicht damit abgefunden, nie einen Fuß in die medizinische Fakultät einer Hochschule setzen zu dürfen. Bis heute spüre ich den Druck, den ihr unerfüllter, auf ihre Kinder übertragener akademischer Ehrgeiz ausübte. Er war fanatisch. Anders kann ich die Versessenheit, mit der sie meine schulischen Leistungen und die meines Bruders zum Zentrum unserer Kindheit und Jugend, ja unseres Familienlebens machte, nicht nennen. Kein Hobby, kein Sport, keine Freundschaft, auch kein Musikinstrument sollte uns ablenken vom Lernen. Die Macht, die uns beherrschte, hatte einen Namen, der aus dem Mund meiner Mutter wie ein himmlisches Versprechen klang. Humanistisches Gymnasium, großes Latinum, 7 Jahre Altgriechisch. In Herzogenaurach gab es kein humanistisches, es gab überhaupt kein Gymnasium. Mein Bruder und ich waren sogenannte Fahrschüler. In unseren ersten Jahren am Gymnasium verließen wir morgens um 6 das Haus, liefen zum Bahnhof, mussten einmal umsteigen, bis wir um 7:30 in der Universitätsstadt Erlangen ankamen, wo uns noch ein 20-minütiger Fußmarsch bis zur Schule erwartete. Nach 6 Stunden Unterricht legten wir den Weg wieder zurück. Später wurde ein Schulbus eingerichtet und die Fahrerei dauerte nicht mehr ganz so lang. Wenn wir Zeugnisse nach Hause brachten, fragte meine Mutter als erstes, ob es Schüler mit besseren gebe. Unsere Schulnoten waren das Barometer, nach dem sich die familiäre Wetterlage bemaß. Bei einer 3 verdunkelte sich der Horizont. Eine 4 löste einen Orkan aus, der sich über die gesamten Sommerferien hinziehen konnte. Meine Jugend litt eindeutig unter Lernterror. Je älter ich werde, desto mehr bin ich allerdings bereit, in mein Urteil mildernde Umstände einzubeziehen. Von 30 Mädchen der katholischen Volksschulklasse in Herzogenaurach war ich die Einzige, deren Eltern zu Beginn der 60er Jahre alle Hebel in Bewegung setzten, um sie aufs Gymnasium zu schicken. Und ich war keineswegs die Begabteste. Neben mir in der Bank saß Monika. 4 Wochen nach der Einschulung konnte sie fließend lesen. In der 3. Klasse gab sie den 5-Klässlerinnen Nachhilfe in Rechnen. Monikas Eltern besaßen eine Schreinerei. Wirtschaftlich standen sie besser da als meine, aber es wäre ihnen nicht in den Sinn gekommen, Monika auf eine höhere Schule zu schicken. Sie wurde Arzthelferin, zweifellos ein guter Beruf, der allerdings, was ihr selbst bewusst sein musste, ihrer Hochbegabung nicht im geringsten entsprach. Ich sehe Monika, wie sie neben mir in der Bank vereiste, als die Lehrerin verkündete, einer aus der Klasse, nämlich ich, habe 1 Woche Sonderferien. An 3 Tagen dieser Woche legte ich im April 1967 die Aufnahmeprüfung am humanistischen Gymnasium in Erlangen ab. Es waren furchtbare Tage. Ich fühlte mich wie vor dem letzten Gericht. Aber sie bargen, das muss und will ich gelten lassen, eine Lebenschance. Martel besuchte dasselbe Mädchengymnasium wie Rösche, 2 Klassenstufen unter ihr. Sie hatte nicht deren vorzügliche Noten, aber gute, für die sie sich mehr anstrengen musste. Anders als die Schwester, die sich der neuen Umgebung euphorisch hingab, versank Martel in Schwermut. So nannte sie es mir gegenüber selbst einmal. Der Begriff Depression zählte nicht zu ihrem Vokabular. Sie fand keine Freundinnen, eckte bei den Lehrern an, wurde allein in die hinterste Reihe der Klasse gesetzt und verbrachte die Nachmittage damit, in ihrem Zimmer zu hocken, an die Wand oder an die vergitterten Fenster zu starren. »Wisst, was ich mir da gewünscht hab?« Ich ahnte es. Der Wunsch nach einem Hund zog sich durch Martels gesamtes Leben. »Erklär lieb Hundsche. Aber das war jo Verbote im Gefängnis.« Nach dem Ausbruch des 2. Weltkriegs wurde das Gebiet an der französischen Grenze von deutschen Bewohnern geräumt. Die Dienstwohnung des Gefängnisdirektors erhielt Zuwachs durch Verwandte, die erst nach der Niederlage Frankreichs 1940 wieder verschwanden. Martel musste sich mit Bärbel deren Zimmer teilen. Ihr eigenes wurde von der herrischen Großtante väterlicherseits beschlagnahmt, die ihr nachdrücklich zu verstehen gab, dass es ihre Pflicht gewesen wäre, ein Enkelsohn zu werden. Rösche verteidigte ihr Zimmer erfolgreich gegen den Großvater mütterlicherseits, der schließlich im Dienstmädchenzimmer unterkam. Er war um die Jahrhundertwende nach Amerika ausgewandert, hatte mehrere Jahre in New York verbracht und von dort Sitten importiert, unter anderem den Verzehr von stark riechendem Knoblauch, die im engen Zusammenleben zu permanenten Streitereien führten. Rösche erfreute sich am Wohnungstumult, an ihrer Stellung als Liebling der Erwachsenen änderte er auch nichts. Martel aber fühlte sich immer weiter an den Rand gedrängt. Und unbemerkt, so glaube ich, begann sie schon damals, auf Kosten ihres eigenen Lebens, an dem der anderen wie eine Souffleuse teilzunehmen, die sich im Schatten hält und aushilft, wenn die Darsteller im Text hängen bleiben. Rosa war der Schwarm des gesamten Jungengymnasiums. Schon deshalb hatte Martel nichts Besseres zu tun, als verächtlich auszuspucken, wenn sie auf dem Schulweg von einem Jungen scheu angelächelt wurde. Wie Rosa sich immer mehr in die Rolle der Diva verstieg, so versteifte sich Martel endgültig auf die des Entleins neben dem Schwan. Das lautstarke Toben ihrer Kindheit verformte sich mit der Zeit zu einer abweisenden Patzigkeit, die ich zur Genüge kennenlernte. Die Stimmungsumschwünge meiner Tante waren oftmals schwer zu berechnen. Machte ich ihr ein Kompliment, wusste ich nie, ob sie vor Freude erstrahlen oder vor Ärger ergrimmen und mich anraunzen würde. »Red doch, ke Dummheide, dei Lüsche kann Strat für dich behalte.« Bereitete ich in ihrer Küche das Frühstück vor, bevor sie aus dem Badezimmer kam, war ich auf eine Lotterie möglicher Reaktionen gefasst. Es konnte sein, dass sie entzückt in der Küchentür stand, in die Hände klatscht und »Oh, wie schön, ich wird verwöhnt wie im Hotel«, ausrief. Es konnte aber auch sein, dass sie mich verärgert vom Küchentisch wegstieß. »Geh schon weg von meines Sach, du hast doch keine Ahnung, wie ich mein Kaffee trink.« Wenn meine Mutter die Tür eines Zugabteils öffnete oder einen Kinosaal betrat, suchte sie sich nicht einfach einen Platz aus. Sie hielt für ein paar Momente inne, lächelte in alle Richtungen, als wolle sie der Versammlung Zeit geben, das Erscheinen einer attraktiven Dame zu registrieren. Nie habe ich bei meiner Tante derartiges erlebt. Ich war so daran gewöhnt, in meiner Mutter, zumindest bis zu ihrer Lebensmitte, eine ausnehmend attraktive und in meiner Tante eine durchschnittliche Frau zu sehen, dass ich bis heute ihren jeweiligen Habitus wegdenken muss, um zu erkennen, dass sie sich in ihrer physischen Grundausstattung ähnelten wie ein Ei dem anderen. Die gleiche mittlere Körpergröße, um die 170 Zentimeter, die gleiche Schulterbreite, die gleichen graublauen Augen, die gleiche ovale Gesichtsform, beide schlank. Sie hätten von zwei Bildhauern geschaffen worden sein können, die nach dem gleichen Modell arbeiteten und es nur in einigen Details anders formten. Martels Nase, ihre Hände und Füße waren kräftiger als die von Rosa, ihre Lippen etwas schmaler, ihre Taille wiederum nicht so grazil. Als Mädchen waren sie durch ihre Haartracht zu unterscheiden. Rösche trug ihre Zopfkrone auf dem Kopf, Martels Zöpfe hingen herunter. Später trugen beide den Dauerwellenhelm, der in den Nachkriegsjahrzehnten eine ganze Frauengeneration älter aussehen ließ, als sie war. Dass Bärbel aus anderem Holz geschnitzt war, sah jeder sofort. Sie überragte ihre Schwestern um einen halben Kopf und wirkte noch größer, als sie tatsächlich war, weil alles an ihrer Physiognomie in die Länge gestreckt schien. Niemand in der Familie hatte Bärbels hohe Stirn, ihren stengelhaften Hals und so große Füße. Selbst ihre Ohrläppchen übertrafen das Durchschnittsmaß, was mich als Kind dazu brachte, sie minutenlang anzustarren und mir vorzustellen, wie sie noch weiter nach unten gedehnt würden, wenn schwere Objekte an ihnen hingen, wie ich es bei afrikanischen Frauen in einem Völkerkundebuch gesehen hatte. Erst mit dem Älterwerden verloren die Gesichter meiner Tante und meiner Mutter ihre Ähnlichkeit. Sie entwickelten sich in gegensätzliche Richtungen. Durch Martels Gesicht gruben sich tiefe, senkrechte Linien, die ihm etwas Verkniffenes verliehen. Es schien sich zusammenzuziehen, als wolle es seine Leinwand verkleinern. Im Gesicht meiner Mutter zeichnete sich bis zuletzt keine einzige Falte ab. Es besaß die Glätte jener aufgedunsenen Fülle, die lang anhaltender, exzessiver Medikamentenkonsum hervorbringen kann.